Zum 5. Jahrestag der Inspektion Panmunjoms durch Genossen Kim Jong-un veröffentlichte der Chefsekretär der Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner, Choi Se-jin, am 1. März auf der Internet-Homepage des Generalverbandes Baekdu Hanla einen Beitrag. Er betonte, die historische Inspektion Panmunjoms durch Genossen Kim Jong-un sei ein großes Ereignis in der Nationalgeschichte, das im In- und Ausland seinen patriotischen Willen erklärt habe, mit der Waffe von Son Gun die bösen Herausforderungen der separatistischen Kräfte in Süden zu durchkreuzen und um jeden Preis die Wiedervereinigung des Vaterlandes zu verwirklichen. Zurzeit führen die USA und die südkoreanischen Marionetten, die die Lehren aus der Vergangenheit vergessen hätten, die gemeinsamen Militärübungen im bisher größten Umfang durch. Dabei reden sie vom nuklearen Präventivschlag und handeln völlig unvernünftig. Aber die Koreaner bleiben unerschütterlich. Niemand in dieser Welt könne zu Südkorea im Wege stehen, das unter der Führung von Genossen Kim Jong-un stürmisch voranschreite.